erkläre dich. Das war der schnelle Teller, der heute mittwochs einfach schon mal wieder reingeschwurbelt ist in den Mensaplan. Zack, bumm. Einfach war er da. Einfach so. Ratatat. Aber ich hab's gefreut. Ich habe ihn direkt weggetubert. Klassisch. Ich was gab's denn? Ich glaube Soja-Gemüse-Chili. Ja, habe ich mir direkt ans Werk getubert, schön gestern Abend noch gegessen. Ich glaube, die hatten Schiss vor dem Ansturm, hätten die es groß angekündigt. Das stimmt. Ich meine, die Tubertaktik ist allbekannt. Ja, da das sickert jetzt so langsam auch in die unteren Semestern. Ja, ja. Und in die unteren Semester, ja, so. Ja. Aber wir standen ja hier direkt in Media Res, vielleicht erstmal herzlich willkommen. Ja, ich bin auch total froh. Buchstäblich, ja. Ja, sorry für den. Wer seid ihr und was macht ihr? Was macht ihr in meiner Küche, ihr verdammten Idioten? Ja, 25 Folgen heute. Ja, Business. Vierteljahrhundert sind wir jetzt schon dabei. Ja, und jetzt muss man feiern. Hey! Hey, yo! Sagt Florian Silber. Und eine Flasche rum. Ja, und an der Stelle möchten wir uns auch recht herzlich bei euch und eure Treue bedanken, dass ihr uns jede Woche folgt, uns anhört, uns auch eure Anregungen schickt. Ja. Und wir die mit berücksichtigen. Ja, das hilft uns extrem. Wir euch da weiterhelfen können, um euer Mensa-Erlebnis. Ja, es macht unglaublich viel Arbeit, ständig diese Mails zu beantworten auch. Also. Stunden. Aber machen wir natürlich gern. Stunden so viel Leben steckt da drin. Verbringen wir vom PC. Ja, ja, wahrscheinlich gibt es bei einer Stellenausschreibung. Oh ja, stimmt. Halbzeit. ABM. Ja, stimmt. Buchhaltung. 450 Euro. 450, also wenn ihr einen Job braucht, wir zahlen so Mindestlohn, würde ich sagen. Ja. Ich meine, wir können gerade so die Batterien finanzieren. Ja. Und daran hapert es eigentlich schon. Okay, hey. Gut. Lass mal die Woche besprechen, weil morgen können wir, es ist heute Donnerstag, können wir verraten. Wir müssen heute leider früh aufnehmen. Urlaubsbedingt, mein Fehler, beziehungsweise ich freue mich natürlich. Aber ja. Schande. Was heißt, was wollen wir machen? Wir lassen erstmal Revue passieren, oder? Ja. Was hatten wir denn? Wir hatten am Montag. Die G ist Sojabolo. Ja. Ich muss sagen, sie waren nicht ganz so gut, wie ich das in Erinnerung hatte. Okay. Ja, besser als die Fleischbolo, ja, das kann man sagen. Richtig. Der Gouda war wieder, ich habe wieder nicht rechtzeitig Halt geschrien oder beziehungsweise mich nicht getraut, muss ich vielleicht auch sagen. Mich als Veganer zu outen an der Ausgabe. Ja, das ist schwierig, ja. Also der Gouda, lass einfach weg, ehrlich gesagt. Kannst du echt weglassen. Ich finde ihn nicht so schlimm, aber ja, das ist Geschmackssache. Und dann war, glaube ich, das Problem ein bisschen Salz hat einfach. Generell, gerade großes Problem, es ist zu wenig Salz im Essen drin. Da kann man sich außer Salz heute, aber da komme ich noch dazu. Ja, kann man sich Salz, gibt es noch die Ausnahme? Nee, es gibt keine Salz. Man kann sich kein Salz. Also kurzer Mensa-Tipp für zwischendurch, bringt euch selber Salz mit. Und Pfeffer vielleicht. Ja, also, gut, das ist schon advanced, aber. Wir wissen jetzt seit heute, dass man an der Kasse, wenn man fragt, Salz und Pfeffer bekommt. Kriegt man? Ja. Wer hat es probiert? Emilia. Ah. Ja. Das ist natürlich, okay, dann also, Mensa-Tipp 2, bringt euch doch kein Salz mit, sondern fragt an der Kasse nach. Ja, so könnt ihr auch mal die Möglichkeit wahrnehmen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Guter Opener. Wenn ihr aber eine Brille tragt, bringt es lieber selber mit, weil die beschlägt bei jedem Wort, dass man spricht. Wenn man mit dieser Maske spricht. Ja, man muss ja so laut reden, gell? Ja, das ist kacke, man versteht nichts, was die andere Person sagt. Salz! Ja, das ist weirde Interactions gibt es ja dann meistens. Stimmt. Es fehlt auch was, wenn man den Mund nicht sieht, der sich bewegt. Ja, ne? Genau, ich gucke den Leuten auch aus Prinzip nie in die Augen. apropos in die Augen gucken, da habe ich Schuld auf erfüllte Blicke gesehen, als ich dann nach dem Spaghetti-Essen die Texas-Pfannen-Menschen gesehen habe. Ja, warum? Ja, weil ich habe ja selber gesagt, wenn ich ein bisschen pervers drauf bin, probiere ich es mal wieder. Ja. War froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das sah echt schrecklich aus. Sah aus wie immer, ne? Schrecklich, ja. Schrecklich. Okay. Es sah schlimm aus und die Menschen, die meinen Blick getroffen hat, die haben sofort gespürt. Schande. Was tue ich hier eigentlich? Das habe ich getan in meinem Leben. Also ja. Aber es gibt da Ärgerschaft. Also es war hinter mir in der Schlange, waren zwei, das war die treue Fanbase von der Texas Pfanne, die hatten sich aber in der falschen Schlange angestellt zu Essen 1. Ich habe aber nichts gesagt, weil die so über die Sojabolo hergezogen haben. Da habe ich gesagt, ihr Idioten, ihr könnt das schön mal hier anstehen und dann merken, dass ihr in der falschen Schlange seid. Und die gesagt, die Sojabolo, wer nimmt denn sowas? Die waren auf jeden Fall große Texas-Pfannen-Anhänger. Wow, das ist ja interessant. Okay. Auch vom Aussehen hätte ich ihnen das so zugetraut. Ich will das jetzt vielleicht nicht genauer beschreiben, aber es waren so Typen, wo man sagt, ja, Die nehmen schon eher Texas-Pfanne. Ja. Typ Texas-Pfanne. Okay, das ist so ein Typ Texas, für die Mensa-Typologie ja, hat er uns neuer, gefällt. Neuer Typ. Der Typ Texas-Pfanne. Ja, da habe ich auch einen ganz speziellen Typ. In der, ja. Man hat was im Kopf, wenn man in der Mensa unterwegs ist, auf jeden Fall. Man weiß, wer der Typ Texas-Pfanne ist. Ja. Wie war der Schokoladenpudding? Gab es nicht. Den gab es nicht. Den gab's? Gab es ja, nicht. Den gab es echt nicht. Was war es denn? Was gab es denn dann? Ein Apfel? Nee, eine Birne. Nee, eine Banane. Ah ja, eine ja, Banane. Eine Banane gab es ja. Ja. Na gut, das war auch nett. Ja, okay. Ich meine, ich glaube, eure Ansprüche an die Sojabowle sind einfach... Die sind hoch, ja. Hoch, weil... Weil wir selber gekocht haben. Weil wir selber gekocht haben, wie in einer unserer Folgen dann berichtet wurde, wie lecker das nachgekocht werden kann. Und dann, klar, fehlte natürlich der Beigeschmack vom Rotwein, der mit dem Sojabowle abgelöscht wurde zum Beispiel. Ja, der hat, also ich, genau, ich glaube, einfach nicht lang genug eingekocht. Die Bolo? So hat es geschmeckt. Ah, und halt zu wenig Salz, aber ja. Vielleicht hängt es auch zusammen, dass das Wasser nicht gut rausgekocht ist und dann, ja, schwierig. Naja. Okay, next. Aber dann lass uns doch auf Dienstag gehen, weil da gab es vielleicht ein richtig geiles Essen. Die Polenta-Schnitte mit Frischkäsecreme, Spinatsoße und Spargelragu. Ich habe es letzte Woche noch verrissen, des Todes, ich nehme alles zurück, es war super lecker. Also ich würde mich anschließen, vielleicht ein oder zwei richtig... Von dem richtig lecker. Okay, wird's wegnehmen. Warum? Da ist noch Luft nach oben, finde ich. Also, ich habe A gedacht, die Frischkäsecreme, da kann man ein bisschen mehr geben. Ah, okay, mengenmäßig. Wie die war, die könnte die mal beschreiben. Die war so, wie wenn du. Wie die war. Ah, die war, das war so eine weiße Creme quasi. Hat nicht einmal Frischkäse geschmeckt, eher so ein bisschen. Ja, da war so ein bisschen was drin. Aber sie war schön zitronig. Ach ja? Ja. Sie war so leicht zitronig. Das fand ich geil, weil das hat dem Ganzen so eine gewisse Frische gegeben, die man in der Mensa oft vermisst. Okay. Deswegen fand ich die völlig überzeugend. Klar, es hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können. Dann gab es halt auch Spargel, der mal perfekt war. Es gab Spargel, der war eben noch ein bisschen knurpsig. Was meinst du mit knurpsig? Hat er nicht durch. Also Spargel war teilweise nicht... Ich stehe da aber total drauf. Ich fand, knurpsigen, der war, weißen Spargel. Ja, der war perfekt, der Spargel. Der hatte richtig Biss noch. Der war richtig knackig. So ja, muss es sein. Meiner Meinung nach. Finde ich. Auch der Weiße, der muss richtig knackig sein. Der für ein Ragout. Ja, der Weiße, der fasert doch nur aus, wenn der durch ist. Das ist doch scheiße. Ich verstehe nicht, warum Leute so einen Spargel so durchessen. Für mich ein Verbrechen. Das heißt durch, halt perfekt. Ja, aber ich fand ihn so perfekt, wie er war. Das hat mich halt überrascht, weil ich hatte auch richtig Schiss, also dass sie den Spargel halt so durchkochen. Und dann, nee. Ja, aber der war richtig schön knackig. Ich finde, der Weiße, der darf nicht knackig sein. Der darf nicht knackig sein, okay. Aber, dann die, die Polenta-Schnitte habe ich mir anders vorgestellt und ich habe auch nicht verstanden, warum eine eckig und die andere rund war. Das war fancy, ja. Also rund sieht schön aus. Sieht ein bisschen aus wie Camembert. Also ich habe es mir optisch anders vorgestellt, aber es war, ich hab da auch im Kopf so eine Sache gehabt, die ich vielleicht davor mal irgendwo anders gegessen habe und da war das dann schon optisch. Hättest du dir die Polenta eher so als Brei vorgestellt? Eher halt als Schnitte tatsächlich und nicht als rundes Talerteil. Habe ich gedacht, die Frischkäsecreme ist vielleicht auf der Polenta so draufgetragen, dass es ein bisschen aussieht wie so eine Zitronentart. Oder wie halt im Boden. Das wäre aber große Vorstellung. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, die 4 von 5 gibt es auf jeden Fall. Also von mir gibt es auf jeden Fall die 5 von 5. Weil auch die Polenta-Schnitte fand ich überzeugend, weil Polenta-Schnitte kann gefährlich sein, weil sie oftmals arg nach Milch schmeckt. Weil es ja Milch normalerweise gemacht ist. Man kann schon mit Wasser machen. Glaube ich, ja. Aber vielleicht haben sie es auch mit Wasser gemacht. Aber ich mag es nicht so gerne, wenn die so arg nach Milch schmeckt. Hat sie nicht. Sie hat sehr gut nach Mais, Grieß geschmeckt. Fast schon ein bisschen orientalisch. Vielleicht auch ein bisschen Kreuzkümmel drin gewesen. Wow. Man weiß es nicht. Und ich war noch überrascht, wie viel Spargel es tatsächlich gab. Weil normalerweise, wenn irgendwo Spargel im Ende drauf ist, dann hat man halt so ein, zwei Köpfle drin liegen. Aber da, das war ja richtig, also das waren ja irgendwie 100 Gramm Spargel, die jeder auf dem Teller hatte wahrscheinlich. Was das kostet. 100 Gramm? Ja, das war ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ja. 50. Ja. Also schon viel. Also für mich absolut festes Essen seit Eröffnung der Mensa für mich. Oha. Lege ich mich fest. Zack, zack. Okay, genug über den Klee gelobt. Lass uns weitergehen. War jemand am Mittwoch? Ja, ich auch nicht. Ich habe den gebackenen marinierten Hirtenkäse gegessen. Er war ganz okay. Man hat ihn schon mal besser gegessen. War so wie früher, oder? Nee, er war ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, was anders war. Der Salat war ein bisschen... Wässrig? Ja. Lätschig. Nee, im Gegenteil. Das andere von lätschig. Zu knackig. Das ist komisch, gell? Aber es hat dazu nicht gepasst. Vielleicht wäre das erste Mal was gewesen, dass ich das der muss richtig geil gefunden hätte. So weil schlupsig. So. Bin ich so ein Fan von diesem warmen Salat. Ja, aber der war trotzdem warm und ich kann es nicht genau beschreiben, was mir daran nicht gefallen hat. Aber er war nicht so wie früher. Die wichtige Frage ist, finde ich, vor allem, wie war das Fladenbrot? Das Fladenbrot war sehr gut. Frisch. Frisch. Also nicht altbacken. Okay. Das war sehr gut. Da kann ich nichts sagen. Okay, gut. Und man kann ja nicht vorfühlen, sorry. Ja, das stimmt ja. Das ist man kriegt das, was man kriegt. Und man kann nicht vorfühlen. Richtig. Und wie gesagt, ich hab ja quasi, Mittwoch habe ich mir noch das Gemüse-Chili geholt. Da war auch das Fladenbrot dabei. Das habe ich abends noch gegessen, das Fladenbrot. Das war immer noch top. Also es war ein gutes Fladenbrot. Jo. Ja, dann können wir gleich weitergehen. Ja, oder? Zu heute quasi. Mhm. Gab es die Blätterteig-Schnitte, habe ich gegessen mit Taxakäse. Die habe ich auch gegessen. Ja. Es war okay. Also, ich auch sagen. Ich hatte den Eindruck, der Gemüsereis hatte insgesamt ein bisschen mehr Gemüse als sonst. Ja, aber dafür aber deutlich weniger Salz als sonst. Ja, ein bisschen Salz. Aber noch sehr unsalzig. Also, Und der Kräuterdip, da bin ich eigentlich nicht so. Kräuterjoghurt-Dip ist eigentlich, ich weiß nicht, nicht so geil. Der schmeckt immer so ein bisschen fad. Sind ein paar Kräuter drin, sieht okay aus. Aber dafür wertet das Essen für mich nicht auf. Dafür, dass der Reis eben jetzt so salzlos war, hat man den Kräuterjoghurt-Dip schon dringend gebraucht. Ja, aber also der war essentiell. Auch nicht so salzig. Nee, aber salziger als der Reis. Wiederum fand ich die Hetax-Schnitte sehr salzig. Die Hetax-Käse. Die fand ich sehr, sehr salzig. Und okay. Da war auch viel Käse drin. Ja. Die war ganz gut. Sau heiß war die auch. Der Reis war... Jo, du, Andi, du warst abtrünnig, ne? Du warst, ja, ich habe ja angekündigt, dass... Stimmt, wahrscheinlich sogar mit Ankündigung, ja. Wenn ich mich ein bisschen dirty drauf fühle, so, dann nehme ich das. Und heute hatte ich einfach richtig Hunger. Und dann bin ich auch mal hochgelaufen, wo man eigentlich nicht hochlaufen darf. Und wieder runter, wo man eigentlich nicht runterlaufen darf, weil überall so Schilder stehen. Halt, stopp, hier nicht hoch. Zu schauen. Halt, stopp, hier nicht raus. Aber ich habe den klassischen, bin auf die Schautreppe, habe ich mich gestellt. Hab geguckt und... Hab sogar noch, ist einer mit mir vorbeigelaufen, der diese Maultaschen auf dem Teller hatte und der hat gesehen, wie ich auf seinen Teller gucke und guckt mich an und ich gucke ihn an und dann nur Wissen zugenickt. So nach dem Motto, you know you're gonna take this. Da habe ich mich natürlich schnell angestellt und ich war nicht enttäuscht. Ich habe eine 5 von 5 auch gegeben auf Nachfrage und das mache ich nicht so leichtfertig. Und ich habe eigentlich gedacht, das wäre jetzt was zwischen 4 und 5. Aber ich habe auch gesagt, keine halben Sachen und aufrunden, bitte. Deswegen 5. Weil da war einfach alles, hat einfach alles gepasst. So die Maultaschen, richtig lecker geröstet. Speck-Zwiebel-Ei-Mischung war dabei und mit richtig großzügig Soße versehen, die hervorragend gewürzt war. Ein guter Kartoffelgurkensalat und ich war selber auch ganz gern Kartoffelsalat und bin da so ein bisschen pedantisch, was das Rezept angeht. Also kritisch mit anderen. Und da muss ich sagen, Mensa, absolut top Kartoffelsalat. Ja? Okay. Super Kartoffelsalat gemacht. Krass. Ich bin sehr zufrieden beim Essen, bin noch ein bisschen platt, weil es mächtig ist es auf jeden Fall. Aber wenn ich wieder die Wahl hätte und das andere wäre jetzt keine Bowl oder so, dann würde ich die Maultaschen jederzeit wieder essen. Aber ich sag mal, wenn du kritisch mit einem Kartoffelsalatrezept bist, gehören da Gurken rein bei dir? Bei mir nicht. Eigentlich nicht. Und ich habe auch gedacht, vielleicht versaut es mir das. Aber die waren eigentlich, haben die nur so einen Knackig-Faktor gegeben. Ja. Weil die waren dünn gehobelt, aber jetzt nicht extra, weil was mich an Gurkensalat manchmal stört, ist, wenn man den mit so Sahne oder Milch macht. Das mache ich gar nicht. Ja. Und manchmal wird es so vermischt. Das finde ich auch schrecklich. Nee, da war es echt gut, weil es war deutlich mehr Kartoffel als Gurke drin. Ja, gut. Und die Gurke, die drin war, die war nur für den knackigen Effekt richtig, also echt gut. So wie das, so wie das Eisbergsalatblatt auf dem Burger. Ja, zum Beispiel, ja. Also, ja. Ich finde es nicht gut. Ich würde auch keine reinmachen, aber ich fand es da... Ich finde, Kartoffelsalat, da darf kein Crunch drin sein. Der muss schön schlonsig. Was da die Konsistenz. Schlonsig war, aber Zwiebeln habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ich habe so schnell gegessen, ich habe mein frisches T-Shirt gleich wieder dreckig gemacht. Okay. Ich hab so reingespachtelt, hab ich so Hunger. Und da habe ich keine Zeit gehabt, mir für die kleinen Dinge dann irgendwie auch noch Notizen zu machen. Aber ja, da, also vom Geschmack her würde ich sagen, auf jeden Fall waren da Zwiebeln drin. Hast du den Sauge ausgefahren? So. Teilweise schon, ja. Sind da was über den lange rote Zwiebel habe ich mal reingesaugt. Und dann zack. Also der Typ, der so ein Bierglas in den Mund macht und hat da so einen großen... Warst du das? Nein. Nein, aber da gibt es Nippel. Ja, ja. TV-Total-Nippel. TV-Total-Nippel. Mhm. Ja. Das kennen die jungen Leute doch gar nicht mehr. Eine Frage noch, waren die Maultaschen, waren die von Burger? Na, ich glaube. Habe ich letztes Mal schon gesehen? Nee, glaube ich nicht. Es waren so kleine auch. Ah, okay. Also ich mag es natürlich auch, wenn es große sind, ja. Aber selber gemacht waren sie auch nicht, oder? Nein. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, das ist aber in dieser Menge. Obwohl ich. Jawohl, also bei uns im Dorf so, wenn Gemeindefest ist, dann stellen sich mal 10 Hausfrauen zusammen und dann wird mal zack, zack, zack, 400 Maultaschen produziert. Ich könnte dich jetzt hart in die Bredouille bringen für diese Aussage. Aber ich lass es. Ja, so war es halt. Damals in den 60ern. Von anderen Zeiten. Ja. Heute stehen natürlich die Männer auch da. Ja, auf jeden Fall. So. Wir können ja nicht nochmal dasselbe machen als wie letzte Woche. Warum? Wir nochmal über morgen sprechen, dass es wie morgen sein werden könnte. Deswegen können wir auch die nächste Woche gleich angehen. Hä? Hey? Ja, habe ich nicht verstanden, aber lass uns auch mal. Ich glaube, es gibt einen Freitag, weil den haben wir letzte Woche schon besprochen. Eben. Ach, stimmt, ja, richtig. Ja, genau. Das wäre jetzt doppelt. Okay, lass uns auf die kommende Woche gehen. Ein Blick in die Glaskugel. Und zwar, was es gibt eine dritte Spalte am Montag. Es gibt eine dritte Spalte, der Schnellteller hat sich wieder fest etabliert, nachdem er auf dem aktuellen Mensa noch nicht drauf war. Ach, stimmt. Also über den Schnellteller heute brauchen wir, glaube ich, nämlich auch kein Wort verlieren. Das war ziemlich traurig. Das war traurig, ja. Ja, ich habe es gesehen. Was war's denn? Tabule? Nee. Couscous. Nee. Doch, auch nicht. Gemüse-Couscous. Auch nicht. Der andere Couscous. Der etwas größere Couscous. Irgendein Couscous. Nee, Perlkorbenrisotto gibt es diese Woche. Ach, wie heißt denn das? Nicht. Ach, ist ja auch egal. Egal. Es war als Bulgur angekündigt. Bulgur, ja. Aber das sah weiß aus. War es dann vielleicht Bulgur schon weiß? Ich glaube, das war Perlgrauben. Perlgrauben? Egal. Ich glaube schon. Also, es sah echt nicht gut aus. Aber vielleicht war es auch einfach schon, waren die guten. Egal. Schon weg. Kann es auf jeden Fall egal sein. Wir werden trotzdem drüber reden, was Perlgrauben. Das kannst du ja gleich über das Ja, Gericht stimmt. So, aber erstmal der Montag. Schneller Teller. Gebratener Gemüsereis Nasi Goreng. Süße, scharfe Chilisauce. Die Frage ist, sind da die guten alten Krupp-Kuck? wie auch immer die heißen. Krupp-Kuck. Krabbenchips dabei. Weil das ist das Highlight bei dem Essen. Eigentlich nee, das würde gute. Dabei stehen. Manche sind nicht dabei. Ich glaube, das muss dabei stehen wegen dann, Allergiker. Naja, stimmt. Dann streicht es. Das ist dann scheiße, das Essen. Das ist nur mit Krupp-Kuck. Krupp-Kuck. das ist auch so. Mediterraner Nudelsalat mit Mozzarella, Oliven, getrockneten Tomaten, Basilikum. Würde ich nehmen, wenn ich nicht da wäre. Den nehme ich. Ist gut. Ja. Ich auch mal. Macht man nichts falsch. Ist okay. Wir haben gutes Sommeressen, also besser kannst du nicht laufen. Mediterraner Nudelsalat. Keine Lust auf ein fruchtiges Hühnchen. Ich habe die Nudeln immer so ein bisschen leicht verkocht in Erinnerung. Ich habe den nicht so oft genommen. Meinst du? Aber du hast doch mal gesagt, dass die Mensa immer die Nudeln al dente macht. Wenn die Nudeln explizit für ein Nudelgericht so sind. Das ist ein explizites Nudelgericht als Nudelsalat. Das ist im Namen mit drin. Ist Nudelsalat eigentlich ein italienisches Gericht? Würde es jetzt so ein richtiger Italiener, würde das als italienische Küche bezeichnen oder ist es auch so ein deutsches? Wahrscheinlich ist das deutsch. Ist so ein deutsches Ding. Das ist wie Händchen pusht Hawaii eigentlich. Das will ja auch keiner. Auf Hawaii ist das auch jeden Tag zum Frühstück. Genau. Ist wahrscheinlich ein deutsches Gericht, gell? So ein Nudelsalat. Ja, ja. Macht man in Italien. Das Feeling. Schüttelt die den Kopf. Ja, wahrscheinlich. Was ist los mit euch? Ja. Jau. Am Dienstag habe ich ein fettes Fragezeichen, weil da wüsste ich echt nicht, was ich da nehmen soll. Kaiserschmarrn? Ah, du bist kein Süßer. Ich mag süß nicht zum Mittagessen. Aber Ausnahmen. Manchmal machst du auch Ausnahmen. Ja, aber ich bin ja nicht vor die Wahl gestellt, ihr wisst ja. Ja, aber trotzdem. Kaiserschmarrn ist eine Top-Sache in der Mensa. Auswählen, mystisch. Dann habe ich ein großes Fragezeichen, weil ich wüsste echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Perlkorbensalat, das ist schon. Italienische Gemüsepfanne. Das ist ein ganz großer Risikofaktor. Ich glaube, das wird schwierig. Könnte aber auch okay sein. Muss man sich, würde ich sagen, anschauen. Wenn ihr ein bisschen freaky drauf seid, das Perlkorbenrisotto. Ja, klassisch Hüttenfeeling. Klassisches Hüttenfeeling gibt es nur im Kaiserschmarrn. Ist eigentlich so Schweizer Wochen, oder? Kaiserschmarrn ist österreichisch, gell? Ja, scheiße. Aber schade. Dann halt alles, was da unten halt ist. Ja, ja. Alpenregionen. Ja. Ja, auch Perlkorbenrisotto ist ja quasi auch italienisch, würde ich sagen. Schweinebrüste des Zürcher Art. Kartoffelrösti, Prinzessbohnen. Ja, habe ich noch nie gegessen. Da gibt es bestimmt auch so eine Fangemeinde, wo man dann vielleicht auf jeden Fall. Das ist den Typ der, Zürcher Art herauslesen kann. Das ist an der so ein Fringe-Geschichte mit der Texas-Fan-Typologie überschneidet sich die haben auf auch. Jeden Fall eine größere Überschneidungsmenge, würde ich sogar sagen. Okay. Aber würdest du da die Hähnchenbrust-Dudes auch oder du den dann auch mit reinziehen? Das weiß ich gar nicht. Das, ob ich so weit gehen würde, nee, ich glaube nicht. Nee, die sind noch krasser drauf. Ja. Das sind die ganz harten Hunde. aber wenn wir jetzt, können wir schon auf Mittwoch, weil da vielleicht das, also wenn ich da was aussuchen könnte, würde ich vielleicht tatsächlich das Kajun-Hähnchen rauslassen. Ja, ich habe schon mal von Sebastian gehört, das soll gut sein. Habe ich auch schon gegessen, ja. Ist gut. Habe ich es auch schon mal gegessen? Ist gut. Vielleicht. Ich weiß gerade nicht, ich glaube nicht. Ja, ist tatsächlich gut. Ich weiß nicht mehr, im ersten Semester 1999. Da gab es das nicht. Das ist relativ neu, ja. Also das ist sehr lecker, das ist scharf tatsächlich. Oh, also nice. Das Hähnchen, eine gute Hähnchenbrust so, schön mariniert, wo dann auch so ein bisschen krustig wird mit so scharfen Gewürzen. Koriander natürlich drin, immer gut. Süßkartoffelpüree, sieht ganz komisch aus, schmeckt aber lecker. Ist ein gutes Essen. Klingt eigentlich gut, weil ich weiß nicht, ob ich so einen Reissalat mit Melone und Tofu geil finden würde. Ist ein neues Essen, oder? Ja. Kenn ich Kokosjoghurt. Nicht. Kokosjoghurt. Das war noch nie dabei. Habe ich noch nie gesehen. Und was ich auch cool finde, ist Semit oder Fladenbrot. Ja, ich nehme das auf jeden Fall, klar. Also wenn, würde ich auch sagen, ist ein Must-Take. Ist ein Must-Take, ja. Okay. Man kann zwischen Semit oder Fladenbrot wählen. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wie läuft es dann? Vielleicht haben sie sich auch einfach noch nicht entschieden, was sie dazu. Das kann auch sein. Aber ich meine, die können ja nicht dann warten, bis alle gerufen haben. Und dann rufen die eine Hälfte, Semit. Und die anderen rufen, ich will ein Fladenbrot. Ja, weiß nicht. So wird es sein. So wird es kommen. Dann steht da wahrscheinlich auf dem Schild Fladenbrotler innen bitte melden. Bitte melden. In any case, es gibt natürlich auch wieder die beliebten, allseits beliebten Lauchnudeln mit Lauchlachsoße. Da freut sich einer ganz besonders. Genau, Wenn es schnell gehen muss, kann man die nehmen, aber es ist keine Empfehlung. Ich habe das noch nie gegessen. Müssen wir vielleicht mal, gell? Ja. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht. Irgendwann. Also ich bin ja mal scharf auf die Äppler Macaroni mit Rauchtofu am Donnerstag. Mhm. Krass. Der ist vegetarisch, ne? Sogar. Ja. Ach, verrückt. Ich will mal probieren. Ja, welcher Äppler ist denn Vegetarier? Frage, ja. Ich? Du. Ich bin kein Äppler. Ein klassischer Äppler. Ja. Ich meine, man muss auch mal neues Terrain. Ja, genau. Betreten. Absolut. Mhm. Aber der arabische Salat mit Hummus und Fladenbrot ist halt ein Klassiker. Der ruft natürlich nach einem. Ich meine, bei 30 Grad im Schatten draußen auf der Bierbank unterm Schirm hat man den Salat vor sich, da macht man nichts falsch. Mhm. Noch eine kühle Mate dazu. Sogar ziemlich viel richtig, würde ich sagen. Ja. Im Gegensatz zu einem Schöttbullar, mit dem macht man einiges falsch, die es am Donnerstag Essen 2 gibt. Aber auch da, wir wissen, 100% die treue Fanbase gibt's. Ja, da würde ich sagen, da ist Hähnchenbrust Hawaii und Köttbullar ist eine Menge. Eine Gemengelage. Weil das so ein typisches Ikea-Essen ist auch. Ja, und weil es einfach furchtbar ist. Und es hat ja beides so, es hat beides so diese süß-salzige Komponente, ne? Mit der Cranberry-Soße und mit dem Hähnchenbrust Hawaii. Ja. Ich glaube, es gibt eine Überschneidungsmenge. Kann sein. Leute, die sich das geben. Aber das wäre ja bei dem Kalkunhähnchen eigentlich auch, weil das ist ja Süßkartoffelpüree, das ist Püree, das ist auch süß. Ja, aber das ist ja nicht süß. Aber die Maissalz ist die ist ja auch nicht süß. Ein bisschen angesüßt schon, ja. Okay. Aber warum ist bisschen. Ja anscheinend ein bisschen pikant auch. Es ist sehr pikant, ja. Also kommt das, ja gar nicht, das Pikante kommt schon mehr raus als das Süße. Gut, okay. So, und dann? Free-Free-Free-Talk! Das ist eigentlich auch klar. Oh, oder? Ist es das erste Mal, wo der Milchreis ist? Der Milchreis ist back. Oder gibt es den morgen auch? Nee. Doch. Doch. Gibt's mal mit, ne? Ja, das steht nicht drauf, aber in der App kann man es sehen. Es gibt auch die App, das wisst ihr aber bestimmt, oder? Die App? Ja, aber die ist gerade nicht mehr so ganz aktuell. Es geht immer nur ein paar Tage vorwärts. Ach so. Ich würde euch da erst Spotify empfehlen und den Mensa Pink Sauce, den Mensa Podcast abonnieren. Ja. Weil da sind die Infos immer 100% wahrheitsgemäß. Absolut 100% wahrheitsgemäß. Ja, dann nimmt man natürlich, wenn man nicht den Milchreis nimmt, was natürlich keiner machen wird, nimmt man das indische Linsencurry, würde ich sagen. Ja, ich würde es dann nehmen. Papadam. Oh. Papadam. Oh, geil. Crunchy, crunchy. Mhm. Ja. Schlemmerfilet Bordelaise. Perfekt. Spricht man das so aus? Tatsächlich. Nichts zu zum ersten Mal ein französisches Wort richtig ausgesprochen sehr in meinem Leben. Ja. Mit Weißweinsoße. Ich wäre schon auch interessiert dran, wie die Weißweinsoße schmeckt. Ob man da den Weißwein rausschmeckt oder nicht. Ich schätze ja. nicht. Und Langkornreis ist halt das schwierigste Reis eigentlich. Von allen. Und dann sind wir auch schon wieder durch, gell? Ja. Ist gut, oder? Würde ich sagen. Ist eine gute Woche. Ist eine gute Woche. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich komplett die Essen 1 Rally machen und einfach immer nur Essen 1 nehmen. Kriegst du dann so eine Gamebreaker-Kombo? Ja. Wenn du dann Kombo. Fünfmal Essen 1 kriegst du. Klatschen mich die Mensa Mitarbeiter ab. Bam, er hat's geschafft. Ja. Dann läufst du so durch. Ja. So. Ja, auch eine Idee, noch so eine Stempelkarte dann. Ja, wie oft man Essen 1 und bei 100 Essen 1. Das wäre auch mal interessant. Ein Essen 1. Das wäre interessant. Es gibt ja sicherlich deine kompletten Transaktionen von deiner Mensa-Karte müssen ja irgendwo gespeichert sein wahrscheinlich. Ja. Das heißt, man könnte auf irgendeinem Server nachgucken, wie oft man schon in der Mensa war. Oh, das wäre interessant, ne? Die Zahl zu wissen. Okay. Kontakt zum Hackerfreund aufnehmen, ja. Ich meine, wie lange habe ich studiert? Eine ganze Weile, 7 Jahre. wie viele Wochen warst du immer in der Mensa? Von Anfang an war ich eigentlich immer in der Mensa. Schon. Auch in den Semesterferien, wenn ich hier war. Ja. Also kann man davon ausgehen, 52 Wochen sind 6 Tage Mensa. Ja, aber so. Sagen wir mal, man war 40 Wochen in der Mensa. Das sind viele Wochen. 35. 30 ist einfach zu rechnen. 30. Aber dann gehen wir davon aus, jeden Tag. 30 mal 6. Dann aber Samstag doch nicht. Früher war ich auch samstags. Ja, aber. Aber nicht so oft. In der Regel. Ja, das stimmt, die Regel. Okay, dann machen wir 30 mal 5. Machen wir 30 mal 5. Musst du jetzt hier live on air rechnen. Ja. Das ist ein Risiko. 30 mal 5 ergibt 150 mal im Jahr quasi. Mal 7. Sind. 700 plus. 1050. 1050 mal in der Mensa gewesen. Das kann schon hinkommen. Also wahrscheinlich über 1000 würde ich schon sagen. Ja. Über 1000 Mensa-Besuche gehabt. Mensch. In 7 Jahren. Ja, auf jeden Fall. 30. Über 1000. 30 Wochen in Mensa auch. Und manchmal geht man ja auch mehrfach am Tag. Weil auch lange Zeit. Lange Zeit war ich auch oft beim Abendessen. Also sagen wir mal zwischen 1100 und 1400 Mal. Also eigentlich bräuchtest du jetzt so ein Vielfliegerprogramm. Ja, ja, Mensa. Die Mensa Gold Card. Weil du über 1000 Mensa Card, die kann nicht ins Minus gehen. Ja, das wäre schon. Kann auch die normale nicht, aber. Ja, oder nee, die kann ins Minus gehen, so muss es eigentlich sein. Wie so eine Visa-Karte. Ich kann mit der Schulden machen. Ach so, machen. Du kannst Schulden machen, genau. Ja. Und dann verlierst du deine Karte. Kann anrechnen lassen, kann reinschreiben, schreibst du zu Zettel. Musst du gar nicht zahlen. Ja, das fände ich eigentlich auch nur angemessen für so treue Leute. Ich meine, im Kaffee Senkrecht ist es ja auch so, dass man für. Es gibt Treueprogramme, ja. Stimmt, da gibt es das Treue. Aber wie 20 Kaffee. 10 Kaffee. Für 10 Kaffee kriegt man einen Kaffee. Ja, aber man muss Autoload anhaben. Das ist nur alles nur, damit die Leute ins Autoload reinkommen. Mhm. Ja. Da wird richtig gelockt, ey. Da wird gelockt. Mit Sofortbonus von 5 Euro, Kaffeeprämien. Glühwein. Glühwein für. Hälfte. Hälfte, 1,50. Ja, gut, aber. 25. 25. Trotzdem habe ich es nicht gemacht. Es hängt mir immer noch nach. Ja, das ist ja krass. Ja gut, aber die Mensa wird die Daten natürlich nicht rausgeben. Und wahrscheinlich haben die es auch nicht. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Und wahrscheinlich haben die es jetzt auch nicht 7 Jahre lang gespeichert. Das wird wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit gelöscht, würde ich jetzt mal behaupten. Das haben die ja absurde Datenmengen. Ja. Deswegen eigentlich wäre das für die auch schon manchmal praktisch, um auszuwählen, welche Essen laufen und welche nicht. Um zu sagen, okay gut, das Köttbullar, das machen wir es halt einfach mal weg. Ja, ich glaube, das machen die auch sicherlich dadurch. Also die werten schon aus, wie oft wird Essen 1 bezahlt quasi. Ja. Ich glaube, so werten die das schon aus. So mit Zählen und so, das wäre ja Blödsinn. Die könnten eigentlich auch noch auswerten, wie oft ein Teil des Essens wieder auf dem Fließband zurückkommt. Ich meine, wenn bei irgendeinem Essen die Beilage immer zu 50% oder 60% noch drauf ist, dann könnte man mal drüber nachdenken, auch die Polenta-Schnitten auszuweiten und bei anderen Essen noch. Zum Beispiel anstatt dem Langkornreis. Da würde ich auf jeden Fall dafür stimmen. Ja, das würde sich tatsächlich nicht schlecht machen. Machen wir Folgenname heute 1000 Mal in der Mensa gewesen. 1000 Mal berührt. 1000 Mal berührt. Die Karte. Die Karte. Ja, nee, 1000. Oder 1000 Mal berührt. Ja, also besser als tausendmal in der Mensa gewesen. Okay. Ja, dann haben wir tausendmal. Aber also müssen wir noch einen richtigen Abschluss machen. Zoom. Wie jetzt ein Abschluss? Also. Von der Folge? Ja. Ja, ja. Und wir sind ja noch nicht zu Ende. Ich habe noch was machen. Vor. Also, haben wir noch schon was vor, okay. Nee, wir haben nichts mehr vor. Ja, okay, ich habe nur gedacht, das ist schon mal praktisch, wenn man den Namen schon bespricht. Ja. Dann muss ich nichts mehr denken nachher. Und dann könnt ihr das ja auch nachvollziehen, wie wir auf diese komischen Dinge kommen. Titel kommen. Ja. Die stimmt. Euch so unwiderstehlich verkommen. Ja. Klick, klick, klick. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Gehen wir jetzt erstmal hin, muss meine Maultaschen verdauen. Ah, oh, yes, ja. Vielleicht gibt es da auch so einen Typ Maultaschen. Ja, hier sitzt er. Der sitzt da. Also ja, sei neu. Ich würde vielleicht fast sagen, dass das Schnittmenge hat mit der Texas passt. Der ist auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Hat er gesagt, hat er gesagt. Auf jeden Fall, ja. Hat er gesagt, ich fühle mich da auch als Randgruppen ja, ja, gefährdet. So ein ganz kleiner Schnitt geht da schon auch durch. Ja, aber ich bin da dann trotzdem bowl-affiner Linksveganer manchmal. Ja. Also von dem her. Ja, ja, ja, ja. Auch kleine Schnitt. Ich bin überall zu Hause. Überall. In allen Milieus und richtig, Schichten richtig. Bewegt er sich durch. Richtig. Das ist gut. Wie ist, ein, weiß ich nicht was. Ja. Wie eine Kellerasse. Oh, wunderbar, was? Wunderbar. Krabbel, krabbel, krabbel. Gut. Krabbel, krabbel, klick, klick. Ich sag mal, tschüss, tschüss. Ja, ich bin bedient. Tschüss.